lebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sie ist alleine im Hotel und sie zieht. Sie versucht zu vergessen, dass es mich gibt. Ja, sie versucht zu vergessen, dass sie mich liebt. Sie sagt, ich hab ihr Herz geklaut wie ein Dieb. Und ich flieg in Ferrari ein paar Runden drehen. Keine Zeit für dich, mich wollen die Kunden sehen. Und du schreibst mir deine Heilhütten zu unbequem. Deswegen lass ich diese Stunden stehen. Dein Blick sagt mehr als tausend Worte. Aber jedes dieser Worte ist eine Lüge. Ich kenne Frauen von deiner Sorte. Erzähl nicht, dass du liebst. Erzähl mir nicht, du hast Gefühle. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Gestern Abend waren wir zu zweit unterwegs. Und ich halte dir den Rücken frei, egal wie weit du gehst. Aber morgen wirst du merken, dass dir irgendetwas fehlt. Denn irgendwann ist alles auch zu spät. Du hast mich so enttäuscht, ich schwör, ich meine es ernst. Ich hab mich so getäuscht, ich dachte, du bist es wert. Ich hab mich so gefreut, dir gehört mein Herz. Aber meine Tochter Hannah hält mir jeden Schmerz. Ja, wie oft hab ich für dich und für mich gekämpft. Ja, wie oft sagtest du mir, uns gehört die Welt. Ja, wie oft hab ich meinen Kopf vor dir gesenkt. Für dich war das eine Schwäche, doch für mich war das Respekt. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Du hast meine Liebe nicht verdient. Nein, du hast meine Liebe nicht verdient. Du hast meine Liebe nicht verdient. Was geht ab, bra? Dali Leb, jebat. Du weißt Bescheid. GTS Play. Mein GTS Play. Kapital Space. Kapital. Das ist Makarov Komplex. GTS Play. Mein GTS Play. Kapital Space. Kapital. Das ist Makarov Komplex.